Ja, wunderschönen guten Abend in der Sonic Radio Show. Heute wieder in einer kleinen Urlaubsvertretung. Und ich habe mich einem ganz schönen Thema angenommen, nämlich ich möchte den Punk der 80er Jahre in ausgewählten sozialistischen Ländern aus der Blickrichtung historischer westdeutscher und internationaler Fanzines mich annähern. Das beschäftigt mich auch schon länger. Zuletzt hatte ich auch zwei Ausgaben der Maximum Rock'n'Roll Radio Show machen dürfen. Die letzte hat sich mit der Geschichte von Punk im Radio seit ca. 1977 beschäftigt. Dann im Jahr 1977 hat nämlich in San Francisco die Maximum Rock'n'Roll Radio Show auf dem Studentencenter KPFA begonnen, on air zu gehen. Später unter anderem mit Yellow Biafra von den Dead Kennedys auch als Moderator. Das Maximum Rock'n'Roll ist dann natürlich nochmal sehr viel bekannter geworden als international gelesenes Fanzine. Meine erste Ausgabe hatte ich so um 1990 herum in den Händen, da war ich 19 Jahre alt. Im Maximum Rock'n'Roll haben die sogenannten Scene Reports, also Szeneberichte, oft gar nicht so wenig Raum eingenommen. Das waren dann so Berichte aus den verschiedenen US-amerikanischen Bundesstaaten, unter anderem aber dann auch schnell aus anderen Ländern. Und so war in einem der ersten Hefte, das ich dann hatte, auch ein Bericht über die Punkszene in Jugoslawien und in der Tschechoslowakei. Zu dem Zeitpunkt 1990, da war ich selber schon eine ganze Weile auch auf die Punks im Osten aufmerksam geworden. Ich bin nahe Kassel, also im Zonenrandgebiet der alten Bundesrepublik, aufgewachsen. Auf Klassenfahrt waren wir zum Beispiel 1987 dann in Prag und 1985 in Weimar, außerdem in Ost-Berlin. Bis zur Grenze war es eben nicht so weit von Kassel aus. In Weimar, wo wir dann Buchenwald besucht haben, habe ich auch Punks auf der Straße gesehen. Im August 1989 habe ich dann zufällig so diese Radiosendung Paroktikum im Radio gefunden, lange rumgedreht und das hat mich dann interessiert. Da wurden nämlich die Slits gespielt. Das war die Sendung für Indian Punk des DDR-Jugendradios DT64. Da kamen gerade die Slits eben mit einer Peel-Session. Irgendwann hatte ich dann eine Kassette mit Liedern von Gruppen wie KG Rest, Mandata oder Kaltfront, die ich da aufgenommen habe und immer wieder überspielt habe. Aber die Entwicklung von Punk seit dem Jahr 1977 im Westen wie im Osten war mir natürlich auch ein Rätsel, da ich dafür noch zu jung war eben. Da war ich ja eben gerade 19 oder so. Deshalb bin ich dann nach der Schule immer stundenlang in Secondhand-Plattenläden in Kassel gegangen und habe mir da die ganzen alten Platten angehört. Irgendwann hatte ich dann auch eine Sammlung von alten Punkplatten, gebrauchte Platten eben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die DDR auf den frühen westdeutschen Punkplatten durchaus auch als Liedmotiv auftaucht. Zum Beispiel in Songs wie Fopo Girl von der Frankfurter Gruppe Bildstörung oder auch im Song Ostblock Girl von Freiwillige Selbstkontrolle. Vermutlich hatte da irgendjemand zu viele Agentenfilme geguckt und sich dann so ironische Bezüge ausgedacht. Da die Grenze ja dann offen war, 1989, 90, habe ich bald dann auch so Briefe geschrieben und mir Tapes zuschicken lassen von Bands wie den Küchenspionen aus Weimar. Die hatte ich dann da angeschrieben und für die sollte ich auch ein Konzert in Kassel organisieren, in der Bazille. Damals ist es dann aber natürlich nie was geworden, weil ich ja noch in so einem 1000-Einwohner-Dorf gewohnt habe, ohne jegliche Punk-Szene. Etwas später bin ich dann in so einem Sammelband mit Schallplattenrezensionen von Dietrich Dietrichsen auf die Kasseler Punkband Neues Deutschland gestoßen, die von 1979 bis 1983 wohl existiert haben und sich nach der bekanntesten DDR-Tageszeitung benannt hatten. Und viel später habe ich auch deren Sänger Peter Hartmann mal ausgefragt über die Zeit damals im Zonenrandgebiet. Das hören wir jetzt erstmal als kurzen Eindruck von dieser Zeit in Kassel. Ja, zunächst habe ich mir dann auch so Zeitschriften vorgenommen, versucht so Bezüge historisch aufzuarbeiten und wir werfen jetzt auch so einen Blick in die Zeitschriften Sounds und Specs. Die Specs von April 1981, da war Neues Deutschland im Interview und George Hampton, der ja ein Teil von eurer Neues Deutschland Konfiguration war, sagt da, Zonenzug soll die Transitatmosphäre auch nach Berlin beschreiben, ist auch den Neubauten gewidmet. Wie waren denn eure Bezüge nach West-Berlin damals? Oder George kam ja quasi aus Berlin, das war wahrscheinlich dann schon auch ein enger Bezug. Seid ihr oft dann nach West-Berlin gefahren? Ja, wir sind also oft unsere Freunde und Bekannten an der Bergmannstraße besuchen gefahren. Im Nachhinein muss ich sagen, hups, das waren gar nicht so viele Leute. Man hat irgendwie doch viele Leute kennengelernt. Also der Uli Radke, der kam aus

Und dann hatten wir irgendwann, weiß ich noch, zum Ende hatten wir diesen Tagesumtauschsatz noch, diese, ich weiß nicht, was es war, 25 Mark oder so. Hm. Und die musstest du irgendwie loswerden, das war richtig schwierig, ne? Weil wir hatten gedacht, hey, da gibt's irgendwie so tolle DDR-Style-Sachen und die kaufen wir uns. Und dann waren wir da in irgendeinem Markt in Ost-Berlin und es gab gar nichts. Ich bin, glaube ich, mit 10 Telefax-Vordruckblöcken wieder nach Hause gekommen und das restliche Geld, ich weiß nicht, das haben wir irgendjemandem geschenkt oder so, weil wir haben nichts gefunden. Das war, wie gesagt, so ein kleiner Beleg dafür, dass dieses Blick auf die DDR oft auch so ein bisschen fiktiv war, dass man gar nicht so viel davon wusste, aber sich da sowas zusammengereimt hat. Und ein weiterer Beleg dafür ist ein Song der Gruppe Bildstörung aus Frankfurt am Main, den ich auch schon angekündigt hatte, kurz der Song Wopo Girl, der so eine typische Fantasie vielleicht auch illustrieren mag. Den hören wir jetzt kurz. Zum ersten Mal, danach war mir alles ganz egal. Im Intershop lud ich sie zur Pepsi ein. Sie war erst dagegen, doch vergaß an ihr Nein. Bald ist sie mein Popo-Girl. Bald ist sie mein Popo-Girl. Neben mir ging sie grau und mauschig. Für sie komm es nicht und dann die Republik. Für sie wurde ich Mitglied bei der SED. Für sie spionierte ich in Übersee. Dann ist sie mein Popo-Girl. Dann ist sie mein Popo-Girl. Zum Ostseestrand, geblickt hinüber ins freie Land. Aus dem Radio tönte DDR-Pop, wir tanzen dazu den Hula-Hop. Denn sie ist mein Popo-Girl, denn sie ist mein Popo-Girl. Einen Bartburg kaufen wir mit Osman Bar, und jener führte ich sie zum Traualtar. Und dann kam sie zum KGB. Ich weiß nicht, ob ich sie mal wiedersehe. Bis bald, nein, Popo-Girl. Bis bald, nein, Popo-Girl. Sie ist ein Popo-Girl. Sie ist ein Popo-Girl. Ja, die Gruppe Wildstörung, da haben wir schon rausgehört, dass die tatsächlichen Begegnungen mit dem real existierenden Punk im Osten gar nicht so selbstverständlich waren und dann vielleicht auf so einer Fantasieebene stattgefunden haben. Erste Berichte über Punk in der DDR waren zum Beispiel dann im August 1982 im Sounds zu lesen. Das war so eine Zeitschrift, neben der Specs eben dann recht verbreitet war, auch an den Kiosken. Da wurde von den Bands Müllstation und Tapetenwechsel berichtet. Müllstation eben aus Eisleben, Tapetenwechsel waren, glaube ich, eine Berliner oder Strausberger Band, die auch nicht sonderlich bekannt war, glaube ich. Näher dran war man natürlich in West-Berlin, wo es schon ab 1978 auch Punk-Fanzines gab. Da habe ich auch so ein bisschen versucht, mich hineinzulesen. Es gab auch so ganz früh wie das Fur-Fanzine seit 78, glaube ich, ungefähr. Die Katastrophe, dann gab es auch vom Graf Haufen ab 1980 oder 79, glaube ich. Das war so ein Kassettenfanzine. Richtig viel habe ich da nicht gefunden, weil auch die Datenmenge natürlich unüberschaubar ist. Es gibt sehr viel eigentlich, was man überprüfen müsste. Und ich habe das natürlich auch nicht wissenschaftlich gemacht, sondern jetzt nur so überflogen so ein bisschen. Auf ein bisschen was bin ich gestoßen, auf den Kreuzberger Hirtenbrief nämlich von 1982. Da findet sich ein Bericht über die Szene im Osten, allerdings auch ein bisschen mit fiktionalen Anteilen, das war vielleicht auch ein Problem der Berichterstattung. Man wollte ja vielleicht auch niemanden gefährden durch Nennung von Namen und Orten. Jedenfalls wird davon in einer Gruppe Ratzekahl berichtet, die womöglich, die aber nie existiert. Also das gibt es eigentlich auch häufiger, so fiktive Berichte über den Osten. Und ich glaube, der war eigentlich nicht fiktiv gänzlich im Kreuzberger Hirtenbrief, sondern die waren tatsächlich da drüben und haben auch tatsächliche Dinge erlebt, aber haben dann das so ein bisschen abgewandelt. Ja, so finden sich dann aber auch später etwas, doch auch reale Berichte, die ganz klar auch Namen nennen. Im Frühjahr 1983 zum Beispiel in dem Darmstädter Punk-Zin Der Ketzer, da findet sich ein Bericht von Jörg Löffler, der ist ja auch hinlänglich bekannt von eben Paranoia, eben auch den Rotzjungen, die davor schon existiert hatten und später Kaltfront. Und er berichtet über seine Band Rotzjungen dann, die eben damals noch existiert haben, und ein Konzert bzw. Festival in Erfurt im Mai 1982 mit eben Rotzjungen, Schleimkeim, Wutanfall und Ernstfall aus Weimar. Im Fanzine Seelenqual findet sich dann 1984 auch noch ein Dresden-Bericht von Jörg Löffler, ergänzt um einen Bericht zu einem Auftritt in Budapest mit Blick auf die ungarische Szene, wo eben ja dann auch Paranoia oder wie auch immer sie damals eben hießen, vielleicht auch noch Rotzlöffel oder schon wieder ganz anders aufgetreten sind in so einer, ja, aber allerdings so ein bisschen improvisierten Version. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Berichte über diesen Budapest-Aufenthalt von ja, Jörg Löffler und Freunden. Spätestens 1983 wurde Punk aus der DDR dann aber auch schon sichtbarer, nämlich durch die Veröffentlichung der Split-LP von Schleimkeim, beziehungsweise auf der Platte wurden sie mit dem fiktiven Namen Saukerle genannt, und Zwitschermaschine, eben die DDR von unten Platte, die dann ja auf dem Westberliner Label Aggressive Rockproduktion damals rausgekommen ist. Die Band Saukerle aka Schleimkeim findet sich übrigens auch im Dezember 1984 im Maximum Rock'n'Roll Fanzine in den USA wieder als Bestandteil eines französischen Compilation Tapes, das da rezensiert wird. Also wurde immerhin schon auch wahrgenommen, auch wenn die Platte scheinbar nicht, ich weiß nicht wie viel, da habe ich nicht so viel zu gefunden, wie oft oder wo die rezensiert wurde und wahrgenommen wurde. Diese ja, DDR von unten Platte, das wäre eigentlich auch mal interessant. Dazu müsste man natürlich noch viel mehr Fanzine sich durchlesen. Wir hören jetzt mal ein Stück von Paranoia, da ich das ja immerhin dann Jörg, glaube ich, auch Konsequenzen daraus erleiden musste aus seinen Westkontakten. Nachts in den Straßen von Paranoia, immer noch eine meiner Lieblingsgruppen von damals. We'll be right back. Blut, doch ich fühle keinen Schmerz. Lebe ich noch oder bin ich tot? Ich fühle überhaupt nichts mehr. Ja, Paranoia mit eben Nachts in den Straßen. Jetzt müsste man auch ein bisschen wieder auf die Rezensionsebene gehen und ich müsste mich in mich selber hineinversetzen, als ich das so kennengelernt habe, was mich daran fasziniert hat. Vielleicht war es auch dieses besondere Grau, dieser besondere Staub in den Straßen, den ich da gesehen habe in diesen Songs und vielleicht auch die Kassettenqualität und auch ein bisschen natürlich vielleicht auch die Sprache, die sich doch unterschieden hat von der westdeutschen Punksprache, die nochmal eine andere Sprache war und die dann auch so eine Faszination irgendwie dafür bei mir durchaus ausgelöst hat, obwohl ich dann, als ich das kennengelernt hatte, also 1989, ich glaube 1990 habe ich mir diesen Song im Praktikum aufgenommen, Karriere war das von Kaltfront, der war ja ein bisschen ähnlich von Paranoia, gab es eben auch Karriere. Als ich das aufgenommen habe, da hat mich das schon sehr fasziniert, diese Musik, obwohl ich ja eigentlich schon musikalisch ein bisschen woanders war zu dem Zeitpunkt. Da habe ich No Means No gehört und die neuesten Sachen auf Discord Records, Fugazi oder sowas, war davon natürlich auch fasziniert und trotzdem hat mir das irgendwas gesagt, was mich neugierig gemacht hat, auch mehr als auf westdeutschen Punk-Sound zu der Zeit, obwohl da natürlich auch eine Gegenwartsgeneration von Punk-Bands wie die Boxhamsters zum Beispiel da hervorgekommen sind oder Fliehende Stürme, die mich auch fasziniert haben, aber trotzdem war da noch was dran an diesem Kennenlernen dieses ostdeutschen eben Punks, das mich da nochmal besonders beschäftigt hat damals. Ja, etwas sichtbarer als Punk in der DDR war ja auch bekanntlich Punk in Jugoslawien, kaum zu vergleichen mit der DDR, auch wegen der Bedingungen, unter denen der Punk entstanden ist. Schon 1977 gab es in Jugoslawien, in Ljubljana genau gesagt, die Punkband Pankrti, die 1978 dann auch die Single Ljubljana je Bulana veröffentlichen konnten. Diese Szene wurde auch in westdeutschen Punk-Scenes wahrgenommen. So findet sich etwa im Pretty Awakened Fanzine ein etwas länger dauerhafteres Fanzine aus Hamburg, das ja schon eigentlich ziemlich professionell dann war, 1982 ein Jugoslawien-Bericht, in dem die Bands der Compilation-LP Novi Punk Val hervorgehoben werden. Um die jugoslawische Szene geht es auch in der Maximum Rock'n'Roll Radio Show Nummer 123, ebenfalls 1983. Da gibt es Lieder von den Gruppen Kusle, Pankrti und weiteren Gruppen. Da habe ich auch mal einen kurzen Schnipsel aus dieser Radioshow, um zu verdeutlichen, wie das so geklungen hat damals. Yeah, this is some pretty bizarre stuff here. This is from Yugoslavia. I just got a bunch of Yugoslavian punk records, probably 90% of the good stuff from there. And the first band is called Kuzel. And the song Smej Se, that's off of a compilation album called Lepoje. And that's all I'm going to say. Go ahead, Kuzel. Ja, man hat natürlich auch die Schwierigkeit, dann diese ganzen Namen auszusprechen, die ich auch heute eigentlich noch bei vielen Gruppennamen natürlich sehr auch selber habe. In der gedruckten Ausgabe von Oktober 1983 im Maximum Rock'n'Roll findet sich auch ein Bericht über die Szene in Ljubljana, Jugoslawien von Dario Cortese, der damals einige Berichte wohl verfasst hat für das Maximum Rock'n'Roll. Da werden Bands wie Stress DA oder UBR vorgestellt, die sich später auch auf der Hardcore Ljubljana Zusammenstellung gefunden haben. Jetzt hören wir aber aus spezifischem Anlass Musik von der Gruppe Toji Babe, denn gestern ist nämlich Lydia gestorben. Die war die Schlagzeugerin und später Bassistin der Band Toji Babe aus Ljubljana, die aber ebenfalls öfters im Maximum Rock'n'Roll eben auftauchen. Im Jahr 1985 zum Beispiel auf einer Kassette, die einfach da Ljubljana heißt, und 1986 mit ihrer Single Dejuje und auf der Compilation Hardcore Ljubljana. Also aus Huldigung hören wir jetzt ein paar Songs von dieser EP denke ich, von ja, der Gruppe Toji Barbe. Das klingt dann so. Das Stück Deshuye erstmal. Dabei sind, spielen wir auch noch das zweite Stück Trash auf dieser Deshuye 7-Inch. Thank you. Trash. So viel Huldigung muss sein, dass wir jetzt auch noch das dritte Stück auf dieser 7-Inch spielen, nämlich T. Das klingt so. Vielleicht auch nicht umhin, noch den vierten Song auf dieser 7-Inch zu spielen. Das wäre dann der Song Lutke, den spielen wir jetzt auch noch natürlich. Toshibabe mit Lydia am Bass oder am Schlagzeug, was auch immer. Sie ist leider verstorben am gestrigen Dienstag. Und ja, ich wollte noch einen Verweis natürlich auf Chao Pitke, wo die andere wesentliche beteiligte Person von Toshibabe, nämlich Alenka Maschenic, Masha, gespielt hat, auch vor Toshibabe noch einen Song spielen, nämlich 4554 oder wie sich auch immer das auf jugoslawisch, slowenisch ausspricht. Den hören wir jetzt auch noch von Chao Pitschka in Song. Družim se s moškimi, rada imam potrojene, ljubim svoje idole, poštujem autoritete, ja sam narcis. Kaupitschka auf jeden Fall auch ein Faszinosum für mich. Und wir machen jetzt weiter und wir haben uns ja schon begonnen, mit dem Maximum Rock'n'Roll auseinanderzusetzen. Seit 1977 eben eine Radiosendung und seit 1982 dann auch ein international wahrgenommenes gedrucktes Punk-Fanzine. Seit Ausgabe 2 1982 finden sich auch internationale Szeneberichte da drin. In Ausgabe 2 zum Beispiel über die finnische Punk-Szene. Ich habe mir die auch nochmal angeschaut. Die kann man unter archive.org auch ziemlich komplett eigentlich alle diese alten 80er Jahre Maximum Rock'n'Roll sich anschauen. Die sind da archiviert. Und auch die Maximum Rock'n'Roll Radio Show, die lief ab 1982 dann wöchentlich. Sie gab es eigentlich schon länger, seit 1977 glaube ich schon. Und ist dann aber auch regelmäßiger geworden im Laufe der Zeit. Und ist nicht nur dann eben auf diesem KPFA, dem eigentlichen Studentenradio, gelaufen, sondern eben auch auf 15 weiteren Radiosendern in den USA. Das hat dann auch immer ein bisschen geschwankt. Mal sind welche dazugekommen, mal welche abgesprungen. Aber es waren immer so ungefähr so in der Anzahl Radiosender, die das übernommen haben. Ab 1989 übrigens, ab Dezember 1989 war die Maximum Rock'n'Roll Radio Show übrigens auch auf Radio 100 in West-Berlin zu hören. Und ja, schon 1981 ist da übrigens auch in der Maximum Rock'n'Roll Radio Show die jugoslawische Punkband Paraf gelaufen. Also das war auf jeden Fall schon länger, dass da Sachen aus Jugoslawien wahrgenommen wurden. Die Szene Reports waren ein fester Bestandteil dieser gedruckten Ausgaben und die haben sich aber auch in den Radiosendungen dann wiedergefunden. Und wir hören jetzt erstmal einen Bericht über die Szene in Hamburg aus der Maximum Rock'n'Roll Radio Show Nummer 91. Im Frühjahr 1983 wurde die ausgestrahlt, auch wenn es dann nur am Rande um den eisernen Vorhang geht. Das ist nämlich ein Interview mit der Gruppe Napalm aus Hamburg. Die wurden später unter dem Namen Neues und Neues so ein bisschen bekannt, auch Teile der Gruppe, aber waren auch eine relativ frühe Hamburger Punkband. This is David from Millions of Dead Cops, and here today with some friends of mine from Germany, from the group Napalm, and just other people, I believe, from Dusseldorf. And we spent some time over there, and I just want to ask these guys some questions. And Napalm is from Hamburg. How's Hamburg? Yeah. Hamburg, Hamburg is a dead city for punks. Yeah, it's nothing going on. We have no clubs, and we have had clubs in 4 months ago, but they are closed now because there's too much trouble in Hamburg. There's too many trouble with other groups and another bands. They get together and too much fighting in Hamburg. Don't like the scene in Hamburg. Is that all of Germany? Is that Hamburg, or is there more violent places than others? Yeah, I think in Hamburg it's one thing. The skinheads in Hamburg are very fascist. There's a little war between the skinheads and the punks, and the police are fascist too in Hamburg, I think. So. But it's, and that's why there's no fun in Hamburg anymore, and no clubs where you can hear punk rock and so on, because they close. Do the police just hassle kids in the street or punks in the street? Yeah, they do. Yeah, and how about the squatters in Hamburg? The squatters, we have five houses, five squats. And the police want to. But it's very want to. To get the people out. Close it. And it's very hard, hard. The police. How do this? You know, I guess the skinheads and the punks don't get along. Are most of the skinheads aggressive, or just are they fascist? Yeah, they are. The skinheads in Hamburg is a big football fan. They go to football matches, soccer. And they drinking and crying and singing national Nazi songs, you know. And they want to make trouble. They want to make trouble with anyone. They're real fascist. Mm-hmm. Are the Turks the new scapegoat? Yeah. Yeah. The Turks are the... I've heard that it's real bad to be a Turk in Germany right now. Yeah, they attack the Turks. The Turks and the Jews of tomorrow. The Jews of tomorrow, the Pakistanis of England or something. The Turks of tomorrow. The Jews of tomorrow. Yeah. And we have so two or three bands in Hamburg. They are against, real against the skinheads and the fascists. They make lyrics against the skinheads. Which bands are they? Slime and E605. And so, but they have a real hard life because they are hunted, you know. Man, they're hunted. Yeah, I think so. The skinheads wait when they see the kids on the street or subway, they beat them down and so. I saw some real violent stuff happening in the crowd when I was there. And the cops also were very, very hard in Hamburg. When you make a concert in Hamburg with punk bands, there are always so 20 cops around there. I never look. When there's trouble, they come with hundreds of cops and so. And yeah, I saw a lot. Is that true throughout Germany? Would you say, or just specific to Hamburg? That was just in most of the cities in Germany. It's in Munich, so, and then in Nuremberg and so on. But we have another cities that are. It's not so many travel, like Berlin. The Duisburg. There are the skins and the punks united. Yeah. There are no fascists. They have bands, only skinhead bands. They sing against fascism. Yeah, great. So Redskins and so. Right, like the Redskins of England. And Berlin, it's also another scene. Yeah. Berlin is a special. What do you see happening to Germany because of the Cold War and, you know, with the country being cut in half and with nuclear weapons parked on? Is there a schizophrenia in the society? Was man da? Schizophrenia. Ob die Gesellschaft dadurch, dass Deutschland total in zwei geschnitten ist und die ganzen Neutronenbomben und den ganzen Scheiß da rumsteht, ob die Leute da schizophren durch werden. Ja, a few. Or we can say a lot of. But the government in Germany they like American politics. Yeah. And they want American rockets and they like Reagan and Reagan. Yeah, we have the same like Reagan. Cool. They say they want German as one land, as one state. They say, but they know that it can't be. That it couldn't be because the Russians and the Americans are two. They're scared shitless of the Russians. That's why they hang on to the Americans that bad. Yeah. many people will demonstrate on the streets for peace. Yeah. But the political, don't. Mm-hmm. Why do you think why did the Social Democrats lose the election? It's a difficult question. Yeah, very difficult. Warum die SPD die Wahl verloren hat? Yeah, most people. No, my parents and grandparents and so, they all. They are Christ Democratic, you know, conservative. Yeah. All the old people are conservative in Germany. Yeah. The young people, they don't like this, but the old people are conservative. The most of. Yeah, they only vote the strongest. The strongest party. Yeah. They want to have a strong Germany. A strong voice, and they say, we make this, and we can do it, and so. And they say, hey, great. We vote this party. Yeah. This is the 50th anniversary of fascism, since from 1933 till 1983. Do you see fascism on the rise in Germany? No. Not direct fascism. It's now it's like London, so like a government. London is conservative, hard conservative, but not fascism. We have fascistic groups. They with swastikas and so. Like National Front and they get trouble with the police and so. Yeah. That's no all these dark fascist groups. They play soldiers in the wood, so they. They want to be soldiers. They're testing for war, but it's not a big piece of Germany, of the people of Germany. Mm-hmm. That's good to hear. Yeah, it's but the older people they have the meaning from the so fascist meaning. They don't like foreigners in their land, and they don't like punk rockers and young people who say their meanings and so on. Die wir gehört haben und auch einen Bericht von der Gruppe Napalm, die da scheinbar sich in den USA in San Francisco aufgehalten haben, zusammen mit anderen Punks, oder vielleicht war es auch nur auf Kassette aufgenommen. Das ist jetzt eigentlich natürlich auch auf die westdeutsche Punkszene quasi gemünzt und hat jetzt vielleicht nichts mit dem Osten zu tun, aber habe ich jetzt da reingenommen, um zu illustrieren, wie schwierig das vielleicht auch ist, gerade wenn man auch etwas schon angetrunken ist, natürlich so eine Szene zu beschreiben und das, was vielleicht so eine Szene gerade ausmacht, in zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, 1982 in Hamburg oder Duisburg oder wo auch immer. Und auch, ja, gar nicht so einfach. Und das ist vielleicht auch was, woran die Scene Reports dann manchmal so kranken, etwas, dass sie doch manchmal auch etwas oberflächlich sind und auch daran scheitern, sozusagen, das zu beschreiben. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht, dass die Scene Reports häufig wahrscheinlich auch eigentlich so eine Briefform hatten ursprünglich, dass sie einfach nur briefliche Berichte sind, die irgendeine Szene kurz beschreiben, die nach vier Seite lang oder so und dann verschickt werden. Das hatten wir auch schon kurz als Thema, dass ja da zum Beispiel Jörg Löffler vielleicht diese Beschreibungen von Dresden auch wahrscheinlich brieflich verschickt hat in den Westen und die dann da abgedruckt wurden in westdeutschen Punk-Scenes, und dann tut da natürlich auch noch der Aspekt der Überwachung des Briefverkehrs da mit reinspielen. Das ist so ein weiteres Thema vielleicht, das man auch nochmal näher untersuchen könnte. Aber jetzt wollen wir erstmal näher auf die Scene Reports im Maximum Rock'n'Roll Roll eingehen. Im Oktober 1983 war dann nämlich der erste Jugoslawien-Bericht, den ich gefunden habe im Maximum Rock'n'Roll. Ergänzend gab es natürlich immer auch mal wieder Platten- und Tape-Reviews. In den gedruckten Ausgaben, in der Ausgabe vom Januar 1984, fand sich dann ein kurzer Bericht auch über die polnische Punkband Deserter und eben dieser Jugoslawien-Bericht, in dem auch von einem Auftritt der italienischen Punkband Raff Punk aus dem Umfeld von Radio Alice übrigens in Italien berichtet wurde. Die waren nämlich in Ljubljana, haben da gespielt im November 1983, genau gesagt, ein Konzert. Und die polnische Punkband Deserter findet sich ja dann auch in dieser Ausgabe von Januar 1984 mit der die finden sich auch nochmal in der Ausgabe vom April 1984 mit der EP Co. Prisloschi oder so ähnlich. Ich kann das nicht so gut aussprechen, das Polnische, aber auf jeden Fall wurden auch dann so Platten da wahrgenommen. Und im August 1985 finden sich auch nochmal Deserter in einem Review der Fala Compilation, wo auch Tilt drauf sind, die wir dann danach auch nochmal hören. Jetzt wollte ich nämlich was als nächstes von Deserter spielen, die, wie gesagt, da dann auch wahrgenommen wurden, obwohl auch die polnische Szene hier so einen kompletten Scene-Report, glaube ich, hat, genauso wie die DDR, nicht im Maximum Rock'n'Roll komplett als Szene dargestellt wurde, sondern nur so in einzelnen Aspekten. Die Lattentat-LP zum Beispiel wurde wahrgenommen da und wurde rezensiert sozusagen, aber sonst gab es da durchaus auch, ja, also bin ich auch ein bisschen so gescheitert daran, an dieser Wahrnehmung halt, dass eben dann doch nicht alles da wahrgenommen wurde und vielleicht das auch vermessen ist, das zu erwarten. Wir hören jetzt jedenfalls ein Stück von Deserter und zwar das Stück Collaboratia. Collaborazione! Ja, das war jetzt ein Stück von der Gruppe Deserto, nämlich Collaboratia, und das wurde natürlich dann auf jeden Fall wahrgenommen in Maximum Rock'n'Roll. Jetzt die Frage auch ein bisschen, was hat das zu bedeuten, dass das da wahrgenommen wurde? Das ist ja auch so ein bisschen willkürlich. Und da scheitert so meine Berichterstattung auch vielleicht so ein bisschen, dass ich natürlich nicht sagen kann, dass das irgendeine Bedeutung hat, dass irgendwas wahrgenommen wurde. Vielleicht ist ja auch interessant, wie das natürlich wahrgenommen wurde, also was daran vielleicht interessiert hat. Oder ich habe noch ein Stück von Tilt rausgesucht, das ebenfalls wahrgenommen wurde, auf jeden Fall auch auf dieser Fala-Compilation mit drauf war. Und davon hören wir jetzt ein Stück, nämlich das Stück Borderline. Von der Gruppe Tilt. Wie gesagt, das ist ein bisschen illustrierend, wie Polen vielleicht wahrgenommen wurde da im Maximum Rock'n'Roll. Allerdings war da auch nicht so viel zu vermelden. Ich habe noch ein paar weitere natürlich Dinge gefunden in der Mottenpost. Irgendwann 1985 war auch so ein Fotobericht, das illustriert so ein bisschen, dass Menschen da durchaus gereist sind und in Polen waren, da Fotos gemacht haben oder dass die zumindest verschickt wurden. Aber sehr viel habe ich dann auch nicht rausfinden können wiederum. Und wir wenden uns jetzt einem Ungarn-Szenebericht zu. In der Ausgabe 39, nämlich vom August 1986, findet sich ein Ungarn-Szenebericht im Maximum Rock'n'Roll. Darin wird so ein bisschen die Geschichte der ungarischen Punks seit den Spions kurz erläutert. Also eine frühe ungarische Punkband. Auch meine Lieblingsband Trottel kommt natürlich darin vor. Und eben zum Beispiel wird auch der Film T34 Le Ral de Journée, den die französische Amateurfilmemacherin Lucille Chauffour 1983 gedreht hat, der wird erwähnt. Und auch wiederum die Single Bilak Lassadoy Hakra Fell oder so ähnlich, die ist daraus aus dem Film wohl irgendwie hervorgegangen. Und das ist vielleicht noch sowas, was vielleicht auch unterrepräsentiert ist, dass eben in Frankreich zum Beispiel gab es so eine doch einige Sachen, die aus Ungarn erschienen sind, die dann natürlich mir auch ein bisschen entgangen sind. Jetzt in dieser, das ist ja auch eine Wahrnehmung, eben in Frankreich gab es natürlich dann so eine Wahrnehmung der ungarischen Szene, die ich schon allein, weil ich die französischen Fanzines nicht mehr zugänglich sind, jetzt nicht thematisieren kann. Und ja, diese Single, die wurde im November 85 im Maximum Rock'n'Roll reviewed, wobei da vor allem die Punkband ETA hervorgehoben wurde, die ich jetzt aber nicht spiele, sondern ich spiele natürlich was von Trottel, auch aus guten Gründen, denn das sind immer noch ja eine meiner Lieblingsbands und die habe ich auch auf ihrer Tour dann 1990 in Kassel gesehen und ja, das war dann natürlich auch ein Teil dieser Wahrnehmung vielleicht, dass das dann doch möglich war, Bands auch mehr zu sehen eben und zum Beispiel eben Trottel waren auf Tour. Und von denen hören wir jetzt aber ein frühes Stück, das damals noch nicht existiert hat, nämlich eins, das auf dem We Are the Flowers in the Red Zone auch drauf ist, auf so einem Sampler. Und im November vergangenen Jahres war im Salon Similte hier in Leipzig und im Zorro ja ein auch von mir besuchtes Fanzine-Treffen von Alexander Pedemann und Tonic auch organisiert. Und ja, da waren Fanzine-Macher und Macherinnen und wissenschaftlich bis archivarisch damit beschäftigte Menschen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der ehemaligen DDR anwesend. Auch das Leipziger Fanzine Message zum Beispiel wurde auseinandergenommen und da war auch Tamasch von Trottel Records übrigens vor Ort, der zuvor schon meine Aufmerksamkeit mit der Compilation-Reihe Riot Women from the Hungarian Wastelands mit gegenwärtigen feministischen Punk aus den ungarischen Einöden erregt hatte. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, auch mehr Gegenwärtiges einzustreuen. Das knüpft ja vielleicht auch ganz gut an. Und wollte jetzt nochmal ein paar Bands auch von dieser Veröffentlichung spielen. Jetzt hab ich ja schon Trottel gespielt und da waren schöne Bands auch mit drauf und das wollte ich nochmal nutzen, um auch Sachen aus der Gegenwart eben zu spielen, nämlich zum Beispiel die Gruppe Halot Kikiok oder so ähnlich mit dem Stück Atchaladok Eve. We'll be right back. Ja, das war die Gruppe Halot Kior. Ja, jetzt habe ich das schon wieder. Jetzt hören wir noch mal ein Stück von der Gruppe Holna Planjok, ebenfalls von einem dieser Sampler von Trottel Records herausgebracht. Das sind inzwischen zwei Teile dieser Reihe rausgekommen. Ride Women from the Hungarian Wastelands auf Trottel Records. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir noch ein drittes Stück davon, nämlich von der Gruppe Palanta. Die hat mich auch sehr fasziniert. Das sind eigentlich ganz gute Bands scheinbar in Budapest. Und schöne Grüße an Alex, der sich gerade dort aufhält. Aus Ungarn mit dem Song A Dirk, wie auch immer. Und ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, Hinweis auf die Compilation Ride Women from the Hungarian Wastelands auf Trottel Records erschienen. Jetzt geht es weiter mit der Tschechoslowakei. Über diese fand sich dann im Juli 1989 ein Szene-Report im Maximum Rock'n'Roll. Dessen Autor Peter Bergmann war übrigens auch bei dem erwähnten Fanzine-Treffen dann im vergangenen November in Leipzig. Und ja, hat zu diesem Zeitpunkt eben die tschechische Szene beschrieben, die tschechoslowakische Szene, muss man genauer gesagt sagen dann. Und ja, ich spiele jetzt aber was nicht in seiner Beschreibung drin vorkommt, nämlich ein Stück von der Gruppe A64, das Stück Anarchie, und dann noch ein Stück von der Gruppe FPB, beides so Lieblingsbands auch von mir. Und erst aber ein Stück von A64, das klingt so. A64 und jetzt hören wir noch mal ein Stück von der Gruppe FPB. Das wiederum direkt von Schallplatte. FPB, die dann irgendwann wahrscheinlich auch in Prag ansässig waren. Und wir hören jetzt nochmal eine Gruppe aus der Gegenwart, die Puppen Augen, die habe ich irgendwann entdeckt auf Bandcamp und die Gegenwart wiederum, die jetzt hier wahrgenommen werden möchte. Die Puppenaugen aus Prag und jetzt noch was von Die Book, ebenfalls aus Prag, aber auch aus der fernen Vergangenheit, ja auch anwesend bei dem Fernsehtreffen, personell sozusagen, mit dem Stück Na Mustku. Ja, mám malou slabůstku, v noci chodím na můstku. Und wir machen jetzt weiter und hören nochmal ein längeres Gespräch, das ich geführt habe über den, ja, den Zerfall Jugoslawiens in Punk-Szenen, wie das sich das wiedergespiegelt hat, hatte. Da habe ich nämlich Dario Adam mit, der einerseits in Jugoslawien eben einen Punk-Szenen hatte namens Zips and Chains, das er dann nach Italien transferiert hat und da weitergeführt hat. Und das beleuchtet so ein bisschen den Aspekt, ja, also auch dieses, ja, einerseits der Geschichte der Punk-Fanzines in Jugoslawien, andererseits aber auch, wie sich der Krieg dann da ausgewirkt hat, was ich auch ganz interessant fand. Und das habe ich schon vor einer Weile geführt, das Gespräch, und wir hören das jetzt nochmal an. Yeah, now I'm talking to Dario Adamic. He was behind the Zips and Chains fanzine, a fanzine that came into existence, as much as I know, in the late 80s in Split, Yugoslavia. And later he migrated and the fanzine with him to Italy and continued the fanzine in English language. That was somehow important because it was visible across European countries, also here in Germany and in the USA, and also part somehow of an international network of scene activists. How did it all start personally for you with Zips and Chains, and when came punk fanzine culture to Yugoslavia anyway? All right, so that was pretty accurate, all you said. The year I moved to Italy was 1989, and before that the fanzine was written in the local language. As you probably know, there were two forms of language, Serbo-Croatian and Croato-Serbian. So, you know, there were two variants, and in Croatia we spoke Croato-Serbian, in Serbia they spoke Serbo-Croatian, but they were very similar, although many people think it's the same thing. And then when I moved to Italy, it kind of made no sense to, you know, continue the fanzine in the same language, because nobody, you know, in Italy could understand it, and I was physically, you know, dislocated. I wasn't physically connected to Yugoslavia anymore, so I think English was a natural choice, and it proved to be like a good decision, because then people from other countries could understand it too, and so it kind of grew bigger and so on. The punk fanzine culture came to Yugoslavia very early. Like music, it spread, it followed a certain pattern in its spreading. The music, for example, punk music came to Yugoslavia in the northwest, so Slovenia, mainly Ljubljana. And then from there it spread southwards and eastwards towards, you know, Zagreb, Rijeka, Belgrade, and then Novi Sad, Sarajevo, Split, and so on. And fanzine culture kind of followed the same pattern, you know. And as far as I know, there was this article that I sent you last week. You know, we have fanzines that came out like in the early 80s, and, you know, they were mostly photocopied, and, it all kind of changed little bit by bit, also as we were exposed to foreign fanzines, you know, like early on it was fanzines coming from London, for example, and then later on we tied some connections with neighboring countries, for example, Italy, so some Italian fanzines had big influence. Then, of course, Maximum Rock and Roll. There was quite early some thing about Yugoslavia in Maximum Rock and Roll, as much as I know. So there was communication somehow in the early 80s. Yeah, there were, as far as I remember, three people. Maybe there were more who wrote about the scene. There was there were people involved in the hardcore collective in Ljubljana, and they sent reports. There was a guy who did a fanzine called Izazov, which means challenge, and he was from not far from Pula in Istria, and he sent some reports. And then finally, there was a omnipresent Guido Obradović, who was a guy from Belgrade, who also had his fanzine 24 Hours and a tape label, and then later on a record label as well. And he actually also did a lot. So some people on the Yugoslavian scene were very active, and they sent scene reports to Maximum Rock and Roll. And a lot of people actually started reading that fanzine, and somehow it would get to Yugoslavia and then go, you know, from hand to hand. And then maybe there would be five copies, but they would be read by 500 people or something like that. And have there been photocopiers to reproduce the fanzines in Yugoslavia? That was a bit difficult in the DDR, I remember, but in Yugoslavia, perhaps it was easier to print them somehow? I started much later than the times we're talking about. So I started in 1987, and, you know, you just go to your local copy shop and, you know, you do your photocopies. It was not, for example, you know, now everybody has a photocopy machine at work. So, you know, maybe your parents could help you with some photocopies or a friend. But back in the day, it wasn't like that. So you had to go straight to the, you know, copy shop and pay for your photocopies. There wasn't really a way around it. But I remember one of the guys from the hardcore scene from Zagreb, he worked in a copy shop, and he offered quite cheap prices to fellow zine makers. So a lot of people from Yugoslavia around late 80s would send originals to Zagreb to this guy, and then he would copy, you know, 50, 100 copies as much as they needed, and that would be fairly cheap. And how was it with Zips and Chains? What were your influences when you started it in 1987 or 88? My first influence was actually, so I first, I made actually a fanzine when I was a little kid without knowing it's a fanzine. Like when I was about 12 years old, I made like something that is between a collage and a fanzine and a comic strip. And it had, I think, 8 pages, and I did it without even knowing what I'm doing. So that was kind of like my first fanzine when I was 12. And then when I was 14, I read the actual first fanzine that came from Mostar, which is in Herzegovina. And I don't know, like when you look at it now, it doesn't look that great or professional, but you know, that for me it was like, wow. Somebody in Mostar is like writing about these cool bands. And it wasn't even a punk fanzine. It had a lot of alternative bands that were around at the time. There was, I remember, Pereo Boo. There was Au Pairs and Delta 5 and The Cramps. So a bunch of like different bands. And then in 1987, finally, in a big rock magazine, because we didn't have so much, music publications. There was always one at a time, sometimes two. And so in this big rock magazine, I read about a fanzine called R.E.D., Red, which stood for Rabbits of the Eastern Dogs, and it was from Belgrade. And I was like, oh, wow, somebody in Yugoslavia is making a fanzine. How cool. I'm going to order a copy. And so I ordered this one copy, and then I found so many other contacts about bands and fanzines that I didn't even know existed. Like, I had no clue about these bands. I heard their names for the first time. You know, it was like such a great revelation for me. So I think that was the very first influence. Because in 87, I went to London. And when I came back, I wanted to write something about this experience for this fanzine. But that fanzine ceased to exist. Like, the number that I wrote something for never came out. And so that kind of pushed me in the direction of like making my own fanzine. So it was mainly this fanzine called R.E.D., Red. And then later on, another great fanzine from Yugoslavia called Bolje Život, which means Better Life. It was the name of a eponymous TV series. And then, of course, you know, Maximum Rock and Roll was a big influence. And then on and on. But these were, like, I would say the earliest influences. So a bunch of, like, local fanzines and Maximum Rock and Roll. Hmm. And how much did the scenes represent the development of the punk scenes in certain towns? You mentioned Rijeka, Ljubljana, and had the fanzines mostly a local impact, or were they also important over the whole of Yugoslavia somehow? Oh, definitely all over the country, because early on, I don't know how much impact they had, because I can only judge the situation from when I became involved. So I would say from, like, let's say around 87 later and later. And there was a huge impact, because fanzines basically brought us the underground culture, brought us the bands that we never heard of, all these interviews and articles. And they introduced, you know, topics like vegetarianism. I first heard about being a vegetarian in a punk fanzine, not somewhere else. So, you know, anarchy, environmentalism, like a lot of like pretty cool ideas. So they were definitely important on the national level, not just locally. But of course, because of the language, you know, our fanzines didn't have any impact outside our country, because they could not be understood anywhere else. And most of them were not written in English, like, at all. It was just, you know, Croato-Serbian or Serbo-Croatian, and sometimes, you know, Slovenian fanzines were in Slovenian. And that would also mean that nobody can understand them outside Slovenia. So also some Slovenian zines chose to actually publish in Croato-Serbian, because at least other republics, you know, people from other republics would understand them. And where would you sell your fanzine? On concerts, probably, or by post somehow? For me, that came later, but at the beginning, we made little flyers, and then we sent these flyers through the mail to other friends, and then they would send these flyers around, and then you would get orders in the mail. You know, somebody would write to you and said, hey, I just got this flyer in the mail, and I would like to order your fanzine. Or reviews, you know, other fanzines would review yours, and then people would read it and say, hey, I want to order this one. It has bands that interest me. And then later on, at least for me, maybe some people did it right from the beginning, but I remember in 1990, I went to Zagreb to Ramones concert, and I sold about 100 copies of my fanzine just there in one night. So that was like a great revelation for me. And still to this day, actually, I talked to this guy 2 days ago. He lives in Canada now, and he's been involved in the scene for a very long time. And he tells me, you know, that moment where I met you at the Ramones show, where you sold me your fanzine, that made me, you know, discover the whole underground scene, and that made me start my own fanzine and a record label later and so on. So it's kind of pretty cool to hear something like that, you know, years later. Yeah, I'm also interested in the effect that the nationalist ideas had on society in Yugoslavia, and also the effect that it had on the punk scene. Was it a big topic before 1990, the nationalist ideas in Croatia, for example? Well, yes and no. So let's say when we were kids, we were pretty... let's use the term brainwashed into the values of brotherhood and solidarity and, you know, socialism and communism. And, you know, in school you would have these slogans, you know, death to fascism, freedom to the people, and stuff like that. They were very common, and our teachers would make us say that and so on. And as a kid, I pretty much bought into it. I thought, you know, that's how it is. That's how the world is, you know. These are the values. And so I was, when I was a kid, I was part of these things called youth brigades. I don't know if you had them in East Germany. Yeah, similar. You did? Okay. Yeah, yeah. So you had like a bunch of kids who would go somewhere to another city maybe, and then they would work in the fields, or they would build the highway, or they would, I don't know, do or build a canal, do some work on some project that is useful for the society. And I was part of that, like for several years. I did it locally, I did it nationally, like in different cities. So, you know, you meet certain kind of people there as well. So only when I joined the army, I had to go to the military service for 1 year. There was no way around it. And only when I joined the army, I saw the other side of the medal. I saw that Croatian people hung out with Croatian mostly, and Serbian with Serbian, and the people of Albanian minority were very, like, they stuck together a lot, and Slovenians also kind of used to hang out with Slovenians, and that kind of surfaced in a way that I didn't expect it. I was like, oh, wow, I mean, why do you guys just kind of hang out together, and for you it's important that there are more Serbians in our barracks than Croatians, you know, who cares? But some people did care, and that was actually the first time I saw, you know, not everything is as I seemed to see in my own bubble. So some people care about different things. I guess it was a topic, but I don't know, maybe I was too young to understand. It was until I was 18. And was it a topic in skinhead culture, for example? Did that come also to Yugoslavia, and did they perhaps pick up those ideas? Yeah, around the late 80s, we had a few skinhead bands coming up, and some of them were a bit sketchy, I would say, like where people were not sure if they were right wing or not, you know. So there would be rumors that would say, oh, there is this band and they use this sign on whatever, on their tape or something like that. Or maybe in their lyrics they say this or that, so maybe they're right wing. So, you know, there were a few bands that were kind of sketchy and we were not sure whether we should actually feature them in our fanzines or not. So just to be sure, I always kind of try to stay away from bands like that. You know, I was like, in a doubt, let's not risk it and let's interview other bands, you know. So, yeah, we had a little bit of that as well. It wasn't a big thing. There were not many skinhead bands, you know. Okay. Like in the late 80s, there were at most, I would say, 10 bands in the whole country. And was there a mixture between football fans like hooligans and Hajduk Split, for example, and punk? Did that mix somehow? Interesting. Hajduk Split, no. I think some people. I know some people from Sarajevo, and they were like into football as well. But in my, I mean, we were so few. I know pretty much everybody from my city. It's 300,000 people, but like at some point in the '80s. I would say from 85, 86 to 87, we were maybe less than 10. So you pretty much know everybody and nobody cared about football. But you might be pretty much influenced by hardcore punk, I could imagine, by the American stuff. Yeah, in the later stage, yeah. In the late 80s had a bit more political also values that were coming across somehow. Well, for that kind of... a very eye-opening trip was when I went on Interrail in 1990. And on this Interrail, I visited a lot of friends that I made through my fanzine. Most of them I never met in person. Some I did, but most I didn't. And that was a very eye-opening trip, you know, visiting all these cool people and learning about things from them. And a few of them were actually from Germany as well. I visited my friend Christian, who... did a fanzine called Pogo Post from Kiel. That was back in the summer of 1990. And I met another guy in the south of Germany, in Bavaria, that I met when he came on holidays to Croatia. And one interesting thing, like of 10 people that I visited, you know, some in Wales, some in the UK, Denmark, Germany, out of 10, 9 of them were vegetarian and one was vegan. So nobody ate meat. And I was like, wow, like, you know, this is kind of interesting. You know, like, I've never met a vegetarian in my life before because I live in such a meat-eating country that is very kind of traditionalist and conservative in a way. And now, you know, all these cool people telling me, oh, I don't have any meat in my fridge, but, you know, if you eat meat, that's fine with me. Just know that you will not find any. And I was like, oh, wow, that's pretty open-minded. And that was like, you know, kind of like, that was a crucial point also for me becoming a vegetarian later on. It took me about 2 years, actually. But it was a very, very interesting trip. Hmm. So for me, that was kind of like a big change. And also around that time, I became more interested and exposed to hardcore. Because at the beginning, I always thought, oh, hardcore, that's just too much noise and it's not melodic enough for me. Because the first hardcore record I heard was in 1985. There was a compilation called Hardcore Ljubljana. Hmm. I don't know if you're familiar with that record. I know. Hmm. And there were bands like, you know, Doži Babin, UBR. Hmm. And I thought, oh my God, this is like just a bunch of noise, you know? And I like my punk. But then later on, you know, through bands like, I don't know, Deg Nasty and Gorilla Biscuits and stuff like that, I appreciated hardcore much more, especially 7 Seconds, especially for the ideas. Hmm. Yeah, then a bit more onwards in time, when Yugoslavia collapsed then in June 1991 with the separation of Slovenia and Croatia from Yugoslavia, how was this topic in punk fanzines in ex-Yugoslavia, or did the scene somehow collapse together with Yugoslavia? How did you see it at that time? In a way, you know, like I cannot speak properly about that time because I was already living in Italy for 2 years. So, you know, I was not really present so much. But in a way, our whole music scene collapsed, not just the fanzines, also, you know, bands and everything we had together, you know, like, I don't know, any town in Yugoslavia, you know, you go on tour, you go from Ljubljana to Skopje, you know, and all of a sudden, you know, that was not possible anymore. So there were like just fewer and fewer people in bands, fewer and fewer people doing fanzines. All of a sudden, the heads, obviously, were somewhere else, you know. And some people had to join the army, some people wanted to join the army, some people just didn't know any better, some people thought it was a moral obligation. And, you know, in a time like that, like you have war going on, fanzine is not a priority, I would say. So yes, for a while the whole thing kind of collapsed, and then it started picking itself back up over years. But you know, certain things kind of were broken. You know, it was not exactly the same as it was before. From my personal perspective, I can say that people I was friends with before, I was also friends with after. I can't remember one single friendship that, you know, went astray because of the war. It's only maybe people I didn't know so well that you heard stories of, and somebody told you, oh, that person now has changed and he is with this side or he's with that side. It's only that, the hearsay. But all the people I was really like friends with, I'm still friends with. Yeah, no, closer to the situation then. Perhaps at first I could imagine some of the Slovenian and Croatian punks, so independence, not so negative, because the state that punks generally might also sometimes see as an enemy was represented by Yugoslavian National Army, and some of them might hope for more freedom in a separate Slovenia or Croatia. But then again, punks are politically interested people, and they might find nationalism of all kinds not so good option. They could also later then react by rejecting this nationalism. How did you get that at that time from your distance? Yeah, those were very confusing times, you know, like this is happening, is it good, is it bad? And of course, it's yin and yang, you know, in everything there is good and bad, in every action, you know, even no matter how good it may seem, there is also something bad, or in anything that you see as bad, there is also something good. You know, a lot of people, once Yugoslavia collapsed, once they had a perspective of, you know, what's how it's going to be, because at the beginning you don't know, you have no idea, there is war and what's going to happen. But once you have a little bit of distance and perspective, a lot of people kind of regret it. It, you know, the old times and our, you know, big, in quotation marks, country where, you know, we were so connected with people from other republics and we had a great scene. And I don't know. And we call it Yugo nostalgia. You know, there are a lot of people who are Yugo nostalgic who still love Yugoslavia to, you know, be in place and exist. And that happened actually to a lot of people because, you know, I personally, I spent my childhood, which is the best time of your life, you know, I spent my childhood in Yugoslavia and that's what I know. And there were some great things that are not there again, you know, today. So I also sometimes feel, you know, damn it, was it really necessary? You know, of course, war was not necessary. We could have done it in the way Czechoslovakia did it, you know, just separate, no war, no discussions. And that would have happened if we managed to go for another, I would say, 10, 15 years. That would have happened peacefully. But unfortunately, that generation that was in power, that was a generation still connected to, you know, the Second World War. And that's the problem. Like all those people that were in the power at the time, those were the wrong people. You know, if we had the time to, you know, for them to just, you know, die out and become replaced with new people, I am quite sure that we would have had found a peaceful solution. But unfortunately, it didn't happen. Yeah, now the capitals of the Yugoslav republics, like Zagreb, Ljubljana, and Beograd, were not so much directly affected by the war actions, but how was it for punks closer to the areas directly affected by the war, like punks in Vinkovci, Osijek, Sarajevo, or Knin? Did you have any contacts to punks who were closer to this war action? Yeah, I did. I did have contact, you know, and it's hard to say, you know, when you're sitting in your safe home and, you know, write into somebody, you don't know their reality. What I remember is back in the, I think it was 93, I had a really good friend from before the war living in Sarajevo, and he managed to get to me through a radio amateur, and he asked for help. And so I believe it was issue number 8 of my fanzine where I said, you know, any profit that we manage to gather with this fanzine is going to go to this guy. And Sasha is his name. And he lost his father. He lost his apartment in the war. And we managed to actually gather some money. And some people, you know, when they heard about this initiative, they also sent extra money. They said, oh, I'm sending you, I don't know, $5 for your fanzine, including the postage, but here's $5 more so you can send it to your friend. And so this was really great, great response from people. And then this band, I don't know if you know them, Rhythm Collision, they heard about this and they said, oh, we're going to release a 7-inch and give you the money to send to this guy. So in the end, through the same radio amateur who was a link, he was traveling to Sarajevo. I sent the money to him, and then he gave this money directly to my friend. And then my friend managed to call me from Sarajevo, said, oh, thanks so much, and so on. So, you know, for somebody losing his father, losing his apartment, you know, like it's, of course it affects you, you know, it's, but, you know, it's also very difficult for me sitting in the safety of my home in Rome to get a grasp of what he's going through. Yeah, what do you think? I don't know if you can imagine somehow about decisions like that of Ivica Čuljak. I don't know if you know him very well, Satan Panonski. He joined the Croatian National Guard shortly after the war started to fight against Tetniks, as he said in a letter. What do you think about such decisions? Can you somehow Well, I know Ivica because only through letters, because before, long before the war, I would say around 87, 88, he wrote me a letter, I wrote back, we had some friends in common. But, you know, everything I know is through hearsay, and you never know what exactly happened. You just hear it through the grapevine, and I don't really know the facts. So it's hard for me to comment on something, you know, that I heard, that somebody said, that somebody wrote. And there's also a lot of, like, different information. So I'd rather, you know, not comment, give my comment on something that I'm really not informed about. And what is it that you're doing today? Are you still connected with the punk scene? I think you have a label or something? Yeah, two labels actually. One that I've been running since 1994 called Goodwill Records. And with that record label, I released the modern day bands. Of course, it's mostly hardcore, or like kind of old school hardcore, some punk, and so on. And with the other label called No Plan, I released the bands from my youth, the bands that I grew up on. And I either released their demos that never came out on vinyl, you know, bands from Yugoslavia like Napred u prošlost or Dva minuta mržnje or Kabul, and also, you know, bands from Italy where I spent many years, exactly 20 years. And so we did the Negazione 7-inch and Upset Noise and Bad Boys and so on. And, you know, some other bands that, you know, I grew up on, like Newtown Neurotics. Newtown Neurotics were like a huge influence on me because they had incredible text, incredible lyrics. And I have to say, I learned my English thanks to their lyrics. You know, I really wanted to know what they're singing about. And I was like going through my dictionary, reading the lyrics, and I learned so much, and it's actually thanks to a band like that. So I'm still involved with the punk scene. I organize a record fair for the underground vinyl once a year. So this year will be in SO 36 on the 5th of October. You're living in Berlin now. Okay. Huh. Yeah, yeah, okay. Yeah, in Berlin, exactly. Okay. I moved to Berlin 10 years ago. And this record fair is only focused on underground vinyl, so anything from punk, hardcore, garage, industrial, thrash metal, and whatnot. And yeah, that's pretty much my involvement with the punk scene, except that I also run an event called the Punk Rock Quiz, which happens once a month in Cassiopeia, and I just play a lot of music and ask a bunch of questions, and people, you know, form teams and they play like a quiz and win some prizes and stuff like that. So punk is still fun for me. Great. And what are the lyrics or the punk bands from Yugoslavia from the years 1988, 1989 that come to your mind when you think about what are your favorites somehow from that time? And My very favorite lyrics come from a song by a band called Napred u prošlost, and the song is called Pogledaj, which means look. And it's a very cynical song because he says what we look is like whether you're from the city or from the village, whether you're a member of the party or you're not, whether you have money or you don't have money. But we don't look what kind of person you are, good or bad. And this is such a great, profound lyrics written by this band. Makes no sense to translate it, actually, because you lose a lot of puns in our local language. But that's probably my very favorite song. The band is called Napred u prošlost, means forward into the past. And the song is called Pogledaj. And how about the bigger bands from Croatia at that time, like Kut Itioti or KBO, were they against the war when it broke out? Do you remember somehow? Leo? Absolutely. Like Kut Itioti were, you know, when I was talking about Yugo nostalgic people, they were the embodiment of that sentiment. They lived in a very particular place, which is Pula, and Pula is one of it's probably the most open-minded city in ex-Yugoslavia, not only in Croatia, because there is a great mix of cultures, Italy is very close by and Austria is very close by. And there are so many minorities, Italian, Austrian, Slovenian, Serbian, and they all live happily together. And I've been there many times. There is a great festival every summer called Monte Paradiso. I was there. And you were there. Oh, yeah, perfect. Yeah. You know what I'm talking about. Yeah. These people are just different. They've been exposed to so many different cultures that they understand these differences. And you go there, and everybody's super friendly, and nobody cares where you're from, you know. And so Coup de Dioti came from there, and they just they were an embodiment of that sentiment, you know, like we are one people. It doesn't matter whether you're Slovenian or Croatian or Serbian or whatnot. And that's how they're remembered. Hmm. Yeah, then thanks a lot, Dario Adamic from Sips and Taints, Francine of the Past. Ja, das war ein Gespräch mit Dario, das ich schon vor einer Weile geführt habe, eben über so ein Fanzine und ja, was das dann damit macht, wenn so ein Staat zerfällt, sozusagen ein einmaliges Ding natürlich in diesem Fall. Und ja, der hat das dann später in Italien weitergeführt, das Sips and Chains, und es war eben auch so ein Beispiel für so ein internationales Fanzine, was sehr stark im Austausch stand mit anderen Fanzines. Wir hören nochmal Musik jetzt aus der Gegenwart, aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern. Da habe ich nochmal die Gruppe The Harness herausgesucht mit dem Stück Opa Metisse. War das, und jetzt haben wir noch ein Stück von der Gruppe Pakt, ebenfalls aus den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken, Ogno Schizophrenie, auch aus der Gegenwart relativ. Wir beinahe am Ende dieser relativ wild zusammengewürfelten Sonic Radio Show mit verschiedenen Einblicken in eben ja, Fanzines und auch ja, den Blick vom Westen auf den Osten, aber eben auch umgekehrt. Und wir hören nochmal ein Stück von Migeria, ebenfalls eine Gruppe aus der Gegenwart, Sonic Rad. Damit verabschiede ich mich auch aus dieser Sendung.